Fisch und ho, ho. Ich bin ja die Tochter von Hitler Bataillon. Mein Name ist Annemarie, aha, ein jeder kennt dich schon. Ho, ho. Ich bin ja die Tochter von Hitler Bataillon. Wenn's Regiment früh ausmarschiert, der Tambour seine Trommel rührt, tausch ich mit keiner Fürste nicht, sie ist nicht glücklicher als ich. Tausch ich mit keiner Fürste nicht, sie ist nicht glücklicher als ich. Mein Name ist Annemarie, aha, ein jeder kennt mich schon. Oho, ich bin ja die Tochter vom Winterbataillon. Mein Name ist Annemarie, aha, ein jeder kennt mich schon. Oho, ich bin ja die Tochter vom Winterbataillon. Und wenn ich einst gestorben bin, so schreit auf meinen Grabstein hin, ihr ruht in Frieden, die Marie, sie war der Stolz der ganzen Kompanie. Ihr ruht in Frieden, die Marie, sie war der Stolz der ganzen Kompanie.